Erster dann sah ich den Hohepriester Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, während der Satan zu seiner Rechten stand, um ihn anzuklagen. Zweiter aber der Herr sagte zum Satan, der Herr befiehlt dir zu schweigen, Satan. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, befiehlt dir zu schweigen. Ist dieser Mann nicht wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet wurde? Dritter Josua trug aber schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Vierter da sagte der Engel zu den Dienern, die dabei standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Danach sagte er zu Josua, ich habe dir deine Schuld vergeben und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Fünf. Dann befahl er, legt ihm einen sauberen Turban um den Kopf. Da legten sie ihm einen sauberen Turban um den Kopf und zogen ihm die Kleider an, während der Engel des Herrn dabei stand. Sechster und der Engel des Herrn gab Josua diese wichtige Zusage. Siebter, so spricht der Herr, der Allmächtige, wenn du nach meinen Wegen lebst und meine Gebote hältst, dann sollst du mein Haus verwalten und dich um meine Vorhöfe kümmern, und ich werde dir erlauben, unter meinen Dienern zu sein. Achter, höre, Hohepriester Josua, und auch ihr, eure Freunde, die mit euch sitzen, denn ihr seid ein Zeichen für etwas Wunderbares, das kommen wird, ich werde bald meinen Diener Spross kommen lassen. Neunter, auf dem Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf diesem einen Stein sind sieben Augen, werde ich bald eine Inschrift eingravieren, sagt der Herr, der Allmächtige, und ich werde die Schuld dieses Landes an einem einzigen Tag wegnehmen. Zehnter, an diesem Tag, sagt der Herr, der Allmächtige, werdet ihr euch gegenseitig unter eure Weinstöcke und Feigenbäume einladen können.